der König der Eisenbahn. Wenn ich mich mit Bildung beschäftigt hätte, wäre keine Zeit geblieben, andere Dinge zu lernen. Cornelius Vanderbilt kommt im Mai 1794 als jüngstes von 4 Geschwistern einer holländischen Einwandererfamilie aus Utrecht in Staten Island, New York, zur Welt. Bereits im Alter von 11 Jahren verlässt er die Schule. Seinen eigenen Namen kann er fehlerfrei nicht schreiben. 70 Jahre später ist er der reichste Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Man nennt ihn den König der Eisenbahn. Den Grundstock seines Vermögens legt er allerdings nicht auf festem Boden, sondern auf dem Wasser. Als er 17 ist, borgt seine Mutter ihm $100 und bindet daran seine Zusage, das Geld ein Jahr später zurückzuzahlen. Cornelius Vanderbilt kauft von den $100 ein Segelboot, auf dem er Passagiere zwischen Staten Island und New York hin und her befördert. Er macht seine Sache sehr gut. Nach einem Jahr löst er seine Schuld aus und zahlt seiner erstaunten Mutter statt der geborgten 100 gleich $1,000 zurück. In den kommenden Jahren erweitert er sein Geschäft zu einer kleinen Flotte. Aus dem jugendlichen Abenteurer wird ein erfolgreicher Jungunternehmer, der sich konsequent daran macht, das Grundmuster seines später legendären Erfolges aufzubauen. Stets preiswerter sein als die Konkurrenz. Der junge Reeder hat ein untrügliches Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen. So ist er einer der Ersten, der bemerkt, dass das Zeitalter der Segelschiffe zu Ende geht. Lange vor seinen Mitbewerbern verkauft er im Alter von 26 Jahren seine kleine Flotte und arbeitet für den wohlhabenden Reeder Thomas Gibbons als Kapitän eines Dampfschiffes. Geschäftstüchtig bleibt er auch in dieser Zeit, setzt vor der Türe der Vanderbilt-Herberge, die seine Frau und seine Kinder betreiben, die Gäste ab, die er mit der Fähre an Land bringt. 7 Jahre später, er ist jetzt 33, macht er sich wieder selbstständig, kauft Dampfschiffe und verfügt bereits nach wenigen Jahren über eine kleine Armada von 100 Schiffen, die längst nicht alle nur auf der alten Route zwischen Staten Island und New York pendeln, sondern eine ganze Reihe amerikanischer Häfen ansteuern. Kaum hat er sich an der Ostküste etabliert, nimmt er den Verkehr zwischen Amerika und Europa auf. Und auch die immer wichtiger werdende Route nach Kalifornien wird von seinen Gesellschaften bedient. Wo immer seine Schiffe auftauchen, macht er der Konkurrenz, die nicht selten unter dem Schutz staatlicher Monopolverträge fährt, das Leben schwer. Wie immer mit Niedrigpreisen und wie immer erfolgreich. Kaum haben die Konkurrenten nachgezogen und ihre Preise angepasst, senkt er sie erneut. Dieses Spiel treibt er mitunter weit über das Vorstellungsvermögen seiner Rivalen hinaus. Die Reise von New York nach Albany beispielsweise bietet er kostenlos an und fährt dennoch mit Profit. Das Geschäft macht er mit einer gut ausgebauten Verköstigung der Passagiere an Bord. Auf anderen Routen sichert er seine Gewinne, indem er seine Schiffe auf dem jeweils höchsten Stand der Technik betreibt. Er feuert die Kessel mit Kohle, während die anderen noch Holz hineinstopfen. Sein Preisvorteil liegt bei 50%. Er steigt um auf Schiffsschrauben, während die Konkurrenz ihre Schiffe noch mit Schaufelrädern antreibt. Sein Vorteil liegt in einer mehr als 50-prozentigen Verkürzung der Reisezeit. Auf der Atlantikroute nach Europa versichert er seine Schiffe nicht und spart die beträchtlichen Prämien. Im Gegenzug lässt er sehr robuste Schiffe bauen und legt größten Wert auf die hohe Qualifikation seiner Kapitäne und Mannschaften. Mit diesem Konzept fahren seine Schiffe nahezu unfallfrei. Die Preisvorteile gibt er an seine Kunden weiter, was dazu führt, dass seine Schiffe stets voll ausgelastet sind. Das Kalkül hinter solch rigider Preispolitik zielt darauf, die Konkurrenz in den Konkurs zu treiben, was ihm häufig gelingt. So oft, dass sein Name einen erschreckenden Klang bekommt. Cornelius Vanderbilt ist ein unerbittlicher Geschäftsmann, der sich seiner wachsenden Stärke sehr bewusst ist. »Was soll ich mich um Gesetze kümmern? Ich habe doch Macht«, ist eine seiner überlieferten Überzeugungen. Und er zeigt keine Skrupel, diese Macht zu nutzen. Einige Konkurrenten sehen keinen anderen Ausweg, als den Versuch einer Bestechung zu wagen. 1830 bietet die Hudson River Steamboat Association, der er mit der kostenlosen Beförderung der Passagiere nach Albany einen herben Stoß versetzt hat, $100,000 plus $5,000 jährlich für die nächsten 10 Jahre, wenn er sich verpflichtet, in diesem Zeitraum auf dem Hudsonfluss keine Schifffahrt zu betreiben. Vanderbilt nimmt das Geld, zieht sich vom Hudson zurück und investiert in größere, schnellere Schiffe für andere Linien in anderen Gewässern, in denen er nun neuen Konkurrenten zu Leibe rückt. Turbulent wird die Lage in den 1850er Jahren, als der Transport von Personen und Gütern nach Kalifornien zum ganz großen Geschäft wird. Gegen einen vom Staat subventionierten Wettbewerb eröffnet Vanderbilt eine eigene Route von der Ostküste der USA über Nicaragua, wo er einen Kanal bauen lässt. Durch diese Maßnahme benötigen seine Schiffe gegenüber der Konkurrenz, die über Panama fährt, eine um 1000 Kilometer kürzere Strecke nach San Francisco. Die Vanderbilt-Schiffe sind wieder einmal schneller und natürlich günstiger. Doch die Lage ist keineswegs stabil. Als 1854 der US-Staatsbürger William Walker mit einer Söldnerarmee Nicaragua überfällt, die Regierung stürzt und sich selbst zum Präsidenten ernennt, besteht eine seiner ersten Amtshandlungen darin, den Schiffen des Reeders Vanderbilt die Durchfahrtsrechte zu entziehen. Der kurze Weg nach Kalifornien ist damit versperrt. Doch der angehende Tycoon lässt sich nicht entmutigen. Sofort disponiert er um, lässt seine Schiffe die gleiche Panama-Route nehmen, die auch die anderen nehmen, und senkt die Fahrpreise drastisch. Die Konkurrenz kann wieder einmal nicht mithalten. 1858 bietet ein Konsortium der Gebeutelten ihm die Summe von jährlich $672.000, geknüpft an die Bedingung, dass seine Schiffe nicht länger die Küste von Kalifornien ansteuern. Cornelius Vanderbilt nimmt auch dieses Angebot an. Anders als 25 Jahre zuvor, als er das Bestechungsgeld unverzüglich in größere, schnellere Schiffe investierte, lässt er sich dieses Mal Zeit. Eine neue, weitreichende Veränderung zieht am Horizont auf und wieder einmal nimmt er sie früher, klarer, deutlicher wahr als andere. Dann kommt der Tag, an dem er sich seiner Sache sicher ist und handelt auf die gleiche, schnelle und unsentimentale Weise, die längst zu seinem Markenzeichen geworden ist. Er verkauft alles, um sich auf neues Terrain zu begeben. Den Ausschlag für diesen Schritt, der seinen endgültigen Durchbruch zum Finanzgenie einleitet, gibt ein Regierungsauftrag aus dem Jahr 1861. Der Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Vanderbilt soll mit seinen Schiffen die Forts um New York versorgen und den Transport von Material und Soldaten nach New Orleans sicherstellen. Ein hochlukratives Geschäft. Es ist allerdings eine Aufgabe, die mit Schiffen allein nicht zu meistern ist. Die Versorgung der Soldaten im Feld ist vom Wasser aus nicht möglich. Man benötigt dazu die Eisenbahn. Die Eisenbahn aber ist etwas, zu dem Cornelius Vanderbilt ein gestörtes Verhältnis hat. Ein einziges Mal ist er damit gefahren. Es gab einen Unfall. Nur durch einen Zufall ist er mit dem Leben davon gekommen. Doch das liegt lange zurück und das Geschäft liegt zum Greifen nahe. Der ehemalige Reeder steigt ein und kauft mit seinem Geld an Eisenbahnlinien zusammen, was zu haben ist. Doch schon bald ist er nicht mehr der Einzige, der die Zeichen der Zeit erkannt hat. Die Bahn boomt. Das Geschäft treibt wilde Blüten. Konzessionen für den Betrieb von Strecken sind heiß begehrt. Auf der Tagesordnung stehen Beamtenkauf und Bestechung. Anleger werden um ihre Ersparnisse gebracht, Aktien werden gefälscht, Kurse manipuliert, Bilanzen geschönt. Dieses Terrain ist Cornelius Vanderbilt nicht fremd. Er versteht es wie kaum ein anderer, auf dieser Klaviatur zu spielen. Gezielt und clever kauft er ein großes Netz von Bahnlinien zusammen. Stets steigt er billig ein, treibt dann die Kurse in die Höhe, stürzt sich mit allen erlaubten und manch unerlaubten Tricks in Übernahmeschlachten, bis er der unbestrittene Eisenbahnmagnat des Landes ist. In dieser Zeit gerät er mehr und mehr ins Visier der Presse, die ihn als Kriegsgewinnler beschimpft. Seinen spröden Charakter scheint das nicht anzufechten. Bitter geworden in vielen zurückliegenden Jahren harter Auseinandersetzungen gegen monopolistische Konkurrenten und Kartelle, kennt er nur noch den Kampf. Angelegt auf die schnelle und unerbittliche Zerstörung des Gegners. Sie haben versucht, mich zu betrügen. Ich werde Sie nicht verklagen. Das Gesetz ist zu langsam. Ich werde Sie vernichten. Doch neben der ungehobelten, rücksichtslosen, oft brutalen Art seines Geschäftsgebarens ist Cornelius Vanderbilt immer noch der Mann der Innovationen. Preiskämpfe zugunsten der Kunden ficht er nach wie vor mit unverminderter Vehemenz und auch die Schlachten gegen Kartelle und Monopole bleiben sein täglich Brot. Er kämpft keineswegs uneigennützig und schon gar nicht aus moralischen Erwägungen. Wenn es ihm gelingt, ein Monopol durch eine Klage zu zerstören, setzt er alles daran, es für sich selbst wieder neu zu installieren. Und auch das gelingt ihm mehrfach. Um das Bild des Eisenbahnkönigs möglichst vollständig zu zeichnen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass er im Ruf steht, ein sparsamer, pflichtbewusster Patriot zu sein, seinen Angestellten faire Löhne zu zahlen und mit fortschreitendem Alter mitunter seine Fähigkeit zu verlieren scheint, innovative Entwicklungen früh zu erkennen. Als der berühmte Ingenieur und Erfinder George Westinghouse den Eisenbahn-Tycoon um Unterstützung für seine neuartige Druckluftbremse bittet, schickt Vanderbilt den Brief mit der Bemerkung zurück: »I have no time to waste on fools.« »Ich habe keine Zeit für Dummköpfe.« Einige Zeit später hört er von den erfolgreichen Tests mit der Luftdruckbremse und bittet Westinghouse um ein Treffen. Der schickt den Brief zurück mit dem Vermerk: »I have no time to waste on fools.« Im hohen Alter wird Cornelius Vanderbilt milder. Er spendet große Summen, sogar für die Bildung, die er über viele Jahre für Zeitverschwendung gehalten hat. Und auch die Kultur hält Einzug in sein Denken und Handeln. Einen der bis heute schönsten Bahnhöfe der Welt lässt er bauen, die Grand Central Station im Herzen von New York City. »1877 stirbt er im Alter von 83 Jahren als reichster Mann Amerikas. Sein Sohn William Henry, der dem Vater versprochen hat, das Imperium zu bewahren, übernimmt die Verwaltung des Vermögens und verdoppelt es. Nach seinem Tod allerdings wird der gewaltige Familienschatz unter 32 Erben aufgeteilt und beginnt zu schwinden. Keine 100 Jahre nach dem Tod des Eisenbahnkönigs treffen im Jahre 1973 seine 120 Nachkommen an der Vanderbilt University in Tennessee zusammen. Kein einziger von ihnen ist noch Millionär.